Abschnitt 3. Nun, wie ging es weiter? Wir konnten ja von Glück im Unglück sprechen, dass die HIV-Infektion des Patienten bekannt war. Zudem hatte die Lebensgefährtin des Patienten, dessen aktuelle Medikamente dabei, und nach Rücksprache mit unserer Abteilung wurde die PEP, also die Postexpositionsprophylaxe, durchgeführt. Wir konnten bisher bei der betroffenen Person in den Kontrolluntersuchungen keine HIV-Infektion nachweisen. Ja, Sie möchten etwas fragen? Was bedeutet dieses PEP? Ja, danke für Ihre Frage. Postexpositionsprophylaxe bedeutet, dass man nach einem Kontakt mit einem möglichen Erreger, und das muss jetzt nicht nur HIV sein, Maßnahmen ergreift, um den Ausbruch einer Erkrankung zu verhindern oder, ich sage es etwas zurückhaltender, ihren Verlauf abzumildern. Das machen Sie auch in der Notaufnahme, wenn Sie zum Beispiel gegen Tetanus impfen. Es sollte auch klar sein, dass eine solche Prophylaxe nicht zu 100% wirkt.